Im Keller der letzten Sommertage warten vergorene Getränke. Raue Winde quälen auf dem Acker, scheues Grün, lieblich und frisch, wehrt nur die Herrlichkeit der Fantasie. Schwache Riesen fallen aufrecht in Sickergruben, man hört es modern und ist interessiert. Im Jakobsmuschelmoor wabern diesige Räume. Ein Blutkuchen liegt, unter hellen Birkenlaub zerregnete Schmetterlinge kommen aus der Traufe in die Einsamkeit. Ein leises Lachen stört den Wald beim Wachsen und blaue Luft streicht dogmatisch über einen starrköpfigen Zaun. Im Keller der letzten Sommertage freut sich der Herbst auf den ersten Schluck.